Kundgabe 3677. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.2.1946. Gang einer Erlösungsperiode. Alles Geistige, das mir noch abtrünnig ist am Ende dieser Erlösungsperiode, muss auf der neuen Erde den Entwicklungsgang noch einmal zurücklegen im gebundenen Willen, so wie es auf der alten Erde das letzte Stadium im freien Willen erreicht hatte, wo es sich für oder gegen mich entscheiden konnte. Das Geistige aber, dessen Entwicklungsgang abgebrochen wird durch die gänzliche Zerstörung der Erdoberfläche, setzt diese fort in neuen Schöpfungen und erreicht sonach bald das letzte Stadium seiner Entwicklung. Ich lege ihm wieder dienende Pflichten auf, die es erst im Gebundenen, dann aber im freien Willen erfüllen muss, um sich zu erlösen aus der Form. Folglich ist die neu gestaltete Erde wieder eine Schule des Geistes. Daraus das mir einst abtrünnig gewordene Geistige in höchster Reife hervorgehen kann, so es nur willig ist dazu. Es kann die Aufwärtsentwicklung anfangs schneller vor sich gehen, weil die Menschen dieser Erde in der Liebe stehen und jegliches Wirken der Freiwerdung des Geistigen zustatten kommt. Denn die Macht, die dies verhindern will, ist gebunden auf lange Zeit. Das Geistige, das sich nun als Mensch verkörpert, ist gleichfalls willig zu dienen in Liebe. Denn ihm hat die öftere gewaltsame Zerstörung seiner Außenform und die dadurch öftere Unterbrechung seiner Entwicklung Qualen bereitet, die nun das Geistige bestimmt, jeglicher Form in möglichst kurzer Zeit zu entfliehen. Es strebt aus eigenem Antrieb seinen Urzustand an. Es strebt mir entgegen, denn die Schöpfung der neuen Erde lenkt das als Mensch verkörperte Geistige unausgesetzt gedanklich zu mir hin, weil ihm noch Kenntnis gegeben wird von der alten Erde, von der Zeit des Tiefstandes zuvor und dessen Folgen. Es hat dieses Geistige es wohl leichter, zur Höhe zu gelangen, doch es hat zuvor weit mehr Qualen erdulden müssen und ist daher schon geläuterter zu Beginn seiner Verkörperung als Mensch. Und so werden die ersten Geschlechter der neuen Erde auch ihr Ziel auf Erden erreichen. Umgestaltung zu Lichtwesen, die sich mit mir vereinigen können, auf ewig. Und es wird dies so lange leichter möglich sein, wie die Menschen selbst meinem Gegner sein Wirken unmöglich machen durch ihren Willen und ihre Verbundenheit mit mir durch die Liebe. Denn er ist völlig machtlos diesen gegenüber, gewinnt aber sofort Macht, wenn die Liebe nachlässt, das heißt, wenn die Liebe zu mir sich wandelt und auf das Reich gerichtet ist, was sein ist. Wenn sie wieder irdische Materie anstrebt, die mir abtrünniges Geistiges in sich birgt, dann tritt auch mein Gegner wieder in Aktion, indem er diese verkehrte Liebe schürt und mir die Menschen abwendig zu machen sucht. Und wieder zwinge ich den Willen des Menschen nicht, sondern lasse ihm völlige Freiheit. Die Erlösung des Geistigen bedingt Widerstände. Es muss sich hindurchkämpfen, und desto härter wird sein Kampf sein, je abtrünniger es ist zur Zeit seiner Bannung in der festen Form. Und darum wird der Kampf immer heftiger und das Wirken meines Gegners immer erfolgreicher werden, je weiter die Zeit vorrückt, weil dann auch das Geistige als Mensch die Erde belebt, das in der harten Materie anfangs gebunden wird in den Schöpfungen der neuen Erde. Es vergeht bis zu diesem Kampf wieder endlos lange Zeit, doch es ist der unwiderrufliche Gang einer Entwicklungsperiode, das alles Ausreifen des geistigen Anfangs schnell und fast mühelos vonstatten geht, weil die Liebe zu mir Triebkraft seines Wirkens auf Erden ist, dass aber die Aufwärtsentwicklung immer langsamer und mühevoller wird, je mehr die göttliche Liebe schwindet und die Weltliebe an ihre Stelle tritt. Und dass am Ende wieder der Satan so große Gewalt hat über das Geistige im freien Willen, dass es mir fast ausschließlich abtrünnig wird und zuletzt wieder gebunden werden muss in der festen Form. Meine Liebe bietet ihm alle erdenklichen Gelegenheiten, während einer Erlösungsperiode frei zu werden aus jeglicher Form. Doch sein Wille allein ist entscheidend. Und so geht nun eine Erlösungsperiode zu Ende, während eine neue ihren Anfang nimmt. Und selig das Geistige, das durch Aufgeben des Widerstandes sich schon zu Anfang einer solchen Periode verkörpern darf, als Mensch. Ihm wird es wahrlich nicht schwerfallen, sich endgültig frei zu machen. Doch auch sein Wille ist ausschlaggebend. Denn zum Liebeswirken als Mensch wird er nicht gezwungen, sondern es muss innerster Antrieb sein, mir zu dienen in Liebe. Dann erlöset sich der Mensch restlos und bleibt mir verbunden auf ewig. Amen.